Verscheut, den mein Profaner selbst verscheut. Ein heiliger grässlichen Welt als Schöpfer ehr. Jehova nennt ihn, oder Gott nennt Fu ihn, oder Brahma. Hört, hört, Worte aus der Posaune des Allherrschers. Laut tönt durch Erden, Monden, Sonnen, ihr elfter Schall. Hört, Menschen, hört, Menschen, ihn, auch ihn. Wandelt, wenn töricht blind ihr Rückweg. Thank you. Yeah.